Mose aber entgegnete, wenn sie mir nun aber nicht glauben und mir nicht folgen wollen, sondern sagen, Jahwe ist dir nicht erschienen? Da sprach Jahwe zu ihm, was hast du da in der Hand? Er antwortete, einen Stab. Da befahl er, wirf ihn hin auf den Boden. Als er ihn nun auf den Boden warf, verwandelte er sich in eine Schlange, und Mose ergriff vor ihr die Flucht. Da befahl Jahwe Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanze. Da streckte er seine Hand aus und fasste sie fest an, da verwandelte sie sich in seiner Hand in einen Stab. So müssen sie es glauben, dass dir Jahwe, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, erschienen ist. Hierauf befahl ihm Jahwe nochmals, stecke deine Hand in deine Busentasche. Da steckte er seine Hand in die Busentasche. Als er sie aber wieder herauszog, war sie unversehens aussätzig und schneeweiß geworden. Hierauf befahl er, stecke deine Hand nochmals in die Busentasche. Da stecke er seine Hand in die Busentasche, als er sie aber wieder herauszog, war sie unversehens seinem Fleische wieder gleich geworden. Und wenn sie dir nicht glauben und auf das erste Wunderzeichen hin nicht folgen, so werden sie auf das zweite Wunderzeichen hin glauben. Wenn sie aber auch auf diese beiden Wunderzeichen hin nicht glauben und dir nicht folgen wollen, so sollst du etwas Wasser aus dem Nil schöpfen und es auf den Boden gießen, dann soll sich das Wasser, das du aus dem Nile schöpfest, auf dem Boden in Blut verwandeln. Da sprach Mose zu Jahwe, mit Verlaub, Herr. Ich bin kein Mann, der reden kann, sondern meine Sprache und meine Zunge sind schwerfällig. Jahwe aber antwortete ihm, wer hat denn dem Menschen den Mund erschaffen? Oder wer macht einen stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin nicht ich es, Jahwe? Geh also nur. Ich werde dir helfen zu reden und dich unterweisen, was du sagen sollst. Er aber sprach, bitte, Herr. Sende doch lieber irgendeinen andern. Da wurde Jahwe zornig über Mose und sprach, ist denn nicht Aaron, dein Bruder, der Levit, da? Von dem weiß ich, dass er gar wohl reden kann. Zudem wird er dir entgegenkommen und eine große Freude haben, wenn er dich erblickt. Dann magst du mit ihm sprechen und ihm die Reden überweisen, ich aber werde sowohl dir, als ihm, helfen zu reden und euch unterweisen, was ihr zu tun habt. So soll er dann für dich zum Volke reden und dein Mund sein, du aber sollst für ihn gleichsam Gott sein. Und den Stab da nimm in die Hand, damit sollst du die Wunderzeichen verrichten. Hierauf kehrte Mose zu seinem Schwiegervater Jethro zurück und sprach zu ihm, ich möchte aufbrechen und zu meinen Verwandten in Ägypten zurückkehren, um zu sehen, ob sie noch am Leben sind. Jethro antwortete Mose, ziehe hin, möge es dir wohlgehen. Und Jahwe sprach zu Mose in Midian, auf. Kehre nach Ägypten zurück, denn alle die, die dir nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da ließ Mose sein Weib und seine Söhne auf einen Esel sitzen und brach auf nach Ägypten, den Stab Gottes aber nahm Mose in die Hand. Hierauf sprach Jahwe zu Mose, wenn du nach Ägypten zurückkehrst, so habe Acht, alle die Wundertaten, die ich in deine Macht lege, sollst du vor dem Pharao ausführen, ich aber werde seinen Sinn verhärten, so dass er das Volk nicht wird ziehen lassen. Du aber sollst zum Pharao sagen, so spricht Jahwe, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Ich befehle dir hiermit, lass meinen Sohn ziehen, damit er mich verehre, wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen. Unterwegs aber in einer Herberge überfiel ihn Jahwe und suchte ihm das Leben zu nehmen. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein, schnitt damit die Vorhaut ihres Sohnes ab und berührte damit seine Scham, indem sie sprach, ein Blutbräutigam bist du mir. Da ließ er von ihm ab. Damals sprach sie Blutbräutigam zu den Beschneidungen. Da befahl Jahwe Aaron, geh Mose entgegen in die Steppe. Der ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes, da küsste er ihn. Und Mose berichtete Aaron alle Reden Jahwes, mit denen er ihn beauftragt, und alle Wunderzeichen, die er ihm anbefohlen hatte. Hierauf gingen Mose und Aaron hin und riefen alle Vornehmen der Israeliten zusammen. Und Aaron verkündete alle die Aufträge, die Jahwe Mose gegeben hatte, und dieser verrichtete die Wunderzeichen vor den Augen des Volks. Da glaubte das Volk daran, als sie vernahmen, dass Jahwe sich der Israeliten angenommen und ihre Bedrückung beachtet habe, und sie verneigten sich und warfen sich zu Boden.